Ein Jahr war vergangen, seit die Wolke alles menschliche Leben zerstört hatte. Weihnachten war gekommen und Jean hatte ein opulentes Festmahl bereitet. Robert druckte die Speisenkarte. Speisenfolge: Hors d'œuvre, gebratene Schnecken, eingelegte Regenwürmer, geschmorte Käfer, Maulwurf mit Mayonnaise, Rattenschwanzsuppe bürgerlich, Mäusekotelett mit Zahnpastasoße, Gesichtsnährcremetorte mit Lippenstiftgelee, Schweizer Käse, Kaffee, Zigarren und Liköre. Es war herrlich. Aus dem Gemischtwarenladen holten sie Weihnachtsgebäck und Kerzen. Wein, Likör, Zigarren und Zigaretten gab es im Überfluss. Keiner war sehr hungrig und von der Vorspeise und den ersten vier Gängen blieb eine ganze Menge übrig. Richtig lustig wurde es erst, als der Käse serviert wurde. Gordon hatte sich eine Gasmaske aufgesetzt und es sah so komisch aus, wie er den Käse durchs Esszimmer jagte, dass alle lachten. Neil, Pycroft und die Jungs steckten sich nach dem Essen Zigarren an und nacheinander fragten sich die Jungs, ob es nicht vielleicht Regen geben würde und gingen hinaus, um nach dem Wetter zu sehen. Es dauerte lange, bis sie ausreichend nach dem Wetter gesehen hatten. Pycroft und Neil konzentrierten sich inzwischen auf die Schnäpse und die Mädchen tranken zwei Flaschen Limonade, jene mit den großen Korken. David kam von der Wetterbeobachtung zurück, Neil bot ihm noch eine Zigarre an und David verschwand eilig wieder. Später saßen sie am Kamin und tauschten ihre aufregenden Erfahrungen aus. Zum ersten Mal berichteten die Mädchen von ihren Abenteuern mit den Löwen und die Jungs lauschten atemlos. »Ich frage mich, was die Zukunft bringen wird«, sann Pycroft. »Wo werden wir nächstes Jahr zu Weihnachten sein? Vielleicht sind wir dann schon alle tot. Mich persönlich lässt das ziemlich kalt. Ich hatte ein ausgefülltes, interessantes Leben.« »Warum waren Sie nie verheiratet?«, fragte Betty, die sich immer für Liebesgeschichten interessierte. Pycroft lachte leise. »Weil du zu spät geboren bist, meine liebe Betty«, antwortete er galant. »Aber im Ernst, ich verlor sie, weil sie dünne Männer bevorzugte.« Die Männer pafften schweigend. »Ich glaube«, brach Neil das Schweigen, »das Leben wird langweiliger. Nachdem die Deutschen in Frankreich von den Wölfen gefressen wurden, sind wir hier ganz sicher die allerletzten Menschen auf Erden. Die wilden Tiere stellen keine große Gefahr mehr dar, und da wir uns auf Schnecken, Mäuse, Käfer und Spinnen umgestellt haben, ist auch die Beschaffung von Nahrung kein Problem mehr.« »Könnten wir die Spinnen nicht häufiger zu Rouladen verarbeiten? Ich kriege immer die Beine zwischen die Zähne und...« gurgelte Jean und ging hinaus, um ihrerseits nach dem Wetter zu sehen. »Ihr bemerkt also«, fuhr Neil fort, »wie trostlos das Leben wird. Die Gier nach Besitz, Halsketten, Taschenmesser und so weiter, haben wir längst überwunden. Wie ich die Sache sehe, werden wir hier an Altersschwäche sterben. In ein paar Jahren werden die Kinder heiraten und Familien gründen. Vielleicht bringen sie etwas Neues zustande. Ich glaube allerdings nicht, dass sie sehr weit kommen werden, da sie alles Wissen der Vergangenheit verloren haben. Das Leben wird langweilig werden.« Draußen ertönte ein schriller, herzzerreißender Schrei, und Jean stürzte herein. »Da kommen Leute die Einfahrt herauf«, keuchte sie. Alle sprangen auf und ganz mechanisch griff jeder nach seinem Revolver. Sie spitzten die Ohren und lauschten. »Schritte«, flüsterte Neil. »Wer kann das sein?« Es wurde laut an die Tür gepocht. Robert fasste sich ein Herz. »Herein?« Die Tür öffnete sich langsam und ein Mann stand auf der Schwelle. Hinter ihm drängten sich noch fünf andere. Furchteinflößend sahen sie aus, ungekämmt, ungewaschen, mit wochenalten Bärten, die Augen wild und hungrig. »Wer sind Sie?« stammelte David. »Was wollen Sie?« »Essen«, knurrte der Kerl, der die Tür geöffnet hatte. »Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz«, lud Pycroft sie ein. »Wie wär's mit einem Gläschen?« Sie schlurften herein und setzten sich. Pycroft goss jedem ein Glas Schnaps ein. Sie stürzten ihn hinunter. Die Mädchen waren in der Küche verschwunden, um so etwas wie ein Mahl zusammenzukratzen. Die Fremden hockten da und schwiegen. »Woher kommen Sie?« fragte Michael freundlich. »Zuchthaus Dartmoor«, antwortete der Wortführer. »Und wie sind Sie der grünen Wolke entkommen?« »Ich weiß nicht, was du damit meinst. Wir waren ausgebrochen und versteckten uns in einer alten Zinnmine. Am nächsten Morgen wollten wir feststellen, ob wir verfolgt werden. Da sehen wir draußen einen Bullen stehen und hauen ihm eine Schaufel über den Brägen. Da merken wir, dass er aus Stein ist. Wir waren natürlich geplättet. Na, und später entdecken wir, dass alle versteinert sind.« »Woher wussten Sie, dass wir hier sind?« fragte Neil. »Wussten wir gar nicht. Wir haben Licht im Fenster gesehen.« Die Mädchen brachten Essen und die Sträflinge stürzten sich darauf. Sie fraßen wie die Tiere, ohne Messer und Gabel. Wein und Schnaps heiterten sie etwas auf und der Anführer lächelte sogar ein wenig. »Entschuldigen Sie meine schlechten Manieren«, sprach er, stand auf und deutete eine Verbeugung an. »Wir hätten uns gleich vorstellen sollen. Ich bin Häftling Nummer 99, meine Kollegen hier sind 23, 65, 78, 91 und 97. »Lebenslänglich?« fragte Robert. »Jawohl, alle.« »Wofür?« fragte Michael. »Mord.« 99 kippte seinen Schnaps und zeigte mit dem leeren Glas auf seine Freunde. »Wir alle.« »Wie interessant«, meinte David und lächelte entgeistert. »Sagten Sie Zinnmine?« fragte Neil. »Jawohl, warum?« »Ich denke über die Wolke nach. Da muss es irgendeine chemische Affinität zwischen Zinnoxid und der Wolke gegeben haben, etwas, was die versteinernden Eigenschaften der Wolke neutralisiert hat.« »Ist mir wurscht«, sagte 99 und sah sich im Zimmer um. »Hübsch haben Sie's hier. Können wir heute Nacht hier pennen?« »Gern«, antwortete Neil. »Dies war früher ein Internat und wir haben mehr Betten als genug. Das Problem der Nahrungsbeschaffung ist viel schwieriger. Wir müssen uns jeden Tag viele Stunden lang etwas zum Essen fangen.« »Fangen?« fragte 23. »Wir haben seit Wochen nichts mehr zum Fangen gesehen, nicht mal eine Ratte. Wir haben hauptsächlich von Baumwurzeln und Grünzeug gelebt. Wie fangen Sie sich Ihre Fressalien?« »Meistens graben wir. Manchmal haben wir Glück und fangen einen Frosch oder einen Igel. In der Hauptsache aber suchen wir Würmer, Käfer und Spinnen.« 99 hatte plötzlich einen merkwürdigen Gesichtsausdruck. »He, soll das heißen, dass wir eben Käfer und Spinnen gefressen haben?« »Nein«, sagte Betty, »die waren uns ausgegangen. Da haben wir ihnen Schnecken und junge Ratten serviert.« »Also, mir hat's geschmeckt«, lachte 78 und legte 99 die Hand auf die Schulter. »Außerdem ist es nicht fein, eine Dame zu fragen, was sie ins Essen gemischt hat.« 99 grunzte und goss sich einen Whisky ein. Pycroft und Neil zeigten ihnen ihre Betten. Dann waren unsere Freunde wieder unter sich und besprachen die neue Lage. »Das sieht uns wieder ähnlich«, meinte Gordon. »Wir teilen uns die Welt mit einer Mörderbande. Die bringen uns alle um, während wir schlafen.« »Das«, sagte Neil, »ist unwahrscheinlich. Sie haben kein Motiv. Niemand mordet ohne Motiv. Trotzdem solltet ihr eure Türen verriegeln und Revolver unter dem Kopfkissen haben.« »Keine Sorge«, beruhigte Pycroft, »die ziehen morgen weiter.« Es wurde Morgen und die zogen nicht weiter. Sie erklärten, sie wären gern einmal in guter Gesellschaft und würden deshalb noch ein wenig bleiben, wenn niemand etwas dagegen hätte. 91 schien noch der netteste von ihnen zu sein und die Kinder schwatzten ein bisschen mit ihm. »Wen haben Sie ermordet?« fragte Bunny. »Och«, machte 91. »99 hat gestern Abend etwas aufgeschnitten. Vielleicht, damit ihr Gesprächsstoff habt. Wir sind nicht alle Mörder. Nur 99, der hat ein Mädchen erdrosselt. Ich dagegen habe eine Bank gegründet. 23 ist Fälscher, 65 Einbrecher, 78 Taschendieb und 97 Heiratsschwindler. 99 hatte lebenslänglich. Ich hatte nur 5 Jahre.« Später unterhielten sich die Jungs darüber. »Es ist also gar nicht so schlimm, wie wir dachten«, freute sich Michael. »Nur einer von ihnen ist ein richtiger Mörder.« »Stimmt«, gab Robert zu. »Aber findest du es nicht komisch, dass wir jetzt 6 Männer auf dem Hals haben, die für die menschliche Gesellschaft nutzlos waren? Mehr als das. Auf Kosten der Gesellschaft führten sie ein Schmarotzerleben. Sie sind paradox.« »Paranoika«, verbesserte David. »Richtig, diese Paranoiker leben von anderen wie Flöhe vom Hund. Ich befürchte Folgendes. Wenn wir sie weiter durchfüttern, lassen sie sich hier nieder und wir müssen sie ernähren.« Eine Woche verging und Roberts Befürchtungen bewahrheiteten sich. »Wir können diese faulen Tölpel nicht länger bedienen«, entschied Neil. »David, sprich mit ihnen. Sag ihnen, sie sollen bei der Nahrungssuche mithelfen, wenn sie hierbleiben wollen.« »Wer ist hier der Schulleiter?« fragte David. »Sag du es ihnen.« Am nächsten Morgen, die Jungs fingen Schnecken auf dem Rasen und die Zuchthäusler sahen ihnen dabei Zigarrenrauchen zu, trat Neil zu den Sträflingen. »Die kleinen Spuren hier, prächtig«, meinte 23 anerkennend. »Seht mal, wie der kleine Dreikäse hoch die Schnecken in die Falle scheucht.« »Warum schließen Sie sich nicht den Kindern an, um zu lernen, wie man's macht?« schlug Neil schüchtern vor. 23 drehte sich um und blickte ihn voll an. »Ich soll Schnecken jagen. Man sieht es mir vielleicht nicht mehr an, aber ich war was Besseres, Herr. Ich war der beste Scheckfälscher von England.« »Das bezweifle ich nicht im Mindesten, aber unglücklicherweise besteht im Augenblick kein rechter Bedarf an gefälschten Schecks. Wir brauchen Essen.« »Genau, und dafür sorgen die lieben Kleinen dort ja ausgezeichnet.« »Sicher, aber man braucht unglaublich viele Schnecken, wenn wir alle satt werden wollen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man kann nach Würmern graben, junge Ratten fangen und Mausefallen aufstellen.« 99 hatte wortlos zugehört. »Die Kinder werden doch spielend damit fertig«, schaltete er sich nun ein. »Außerdem haben sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und wenn sie keine Lust mehr haben, werden wir sie schon aufmuntern.« Er lachte vielsagend. Die Jungs hatten das meiste gehört und berieten sich im Flüsterton. Dann gingen sie fort. »Aha, und jetzt zum Mäusefangen«, kommentierte 65, der nicht ahnte, dass die Jungs in Streik getreten waren. Die Mädchen streikten auch. Um eins kam 99 in die Küche und rief, »Beeilt euch ein bisschen mit dem Essen!« Jean erklärte ihm seelenruhig, es gebe heute nichts zu essen. »Und warum nicht?« »Wenn Sie in diesem Hause essen wollen, müssen Sie sich etwas besorgen.« »Also daher weht der Wind. Wir werden ja sehen.« Er ging ins Esszimmer und berichtete seinen Genossen, was vorgefallen war. »Aber«, brüllte er, »wir werden es diesen kleinen Kröten schon zeigen. Wenn die glauben, wir würden arbeiten, müssen sie noch einiges dazulernen. Überlasst das ruhig mir.« Er schnallte seinen Gürtel ab und ließ ihn durch die Luft pfeifen. Dann ging er hinaus. Im Flur traf er Bunny. Er packte ihn und begann mit seinem Gürtel auf ihn einzudreschen. »Dich werde ich lernen, dass man tut, was einem gesagt wird«, rührte er. Plötzlich fühlte er, wie sich etwas in seinen Rücken bohrte und vernahm Bettys sanfte Stimme. »Flossen hoch, Herr 99. Noch einen Schlag und ich schicke Sie dorthin, wo Sie hingehören.« 99 hob die Hände, Betty sagte vorwärts und geleitete ihn vor die Tür. »So, und jetzt hauen Sie ab!« Sie zielte auf ihn, bis er außer Schussweite war. Genauso waren die Jungs mit den anderen Ganoven verfahren. Als die Sträflinge Anstalten machten, nicht zu gehorchen, feuerte Pycroft eine Salve in die Luft und sie liefen wie die Hasen. »Die wären wir los«, meinte Robert mit einem Seufzer der Erleichterung. »Sie werden zurückkommen«, sagte Betty nervös. »Ich habe sie belauscht. Einer sagte, es sei schade, dass sie ihre Revolver nicht mitgenommen hätten. Sie waren ihnen zu schwer und zu schießen gab es ja sowieso nichts. Jetzt holen sie sie und kommen wieder.« Neil war anderer Meinung, aber die Kinder wollten nichts riskieren und verbarrikadierten die Schule. Sie vernagelten die Fenster mit Brettern und verstärkten die Türen mit Eisenstangen. Tagsüber wurden Wachen aufgestellt, um die Jäger und Sammler zu beschützen. Nachts saßen sie im Dunkeln und lauschten. So verging eine Woche. »Jetzt kommen die sicher nicht mehr zurück«, sagte Neil. »Doch«, widersprach Pycroft düster, »ich habe so eine Vorahnung. 99 wird mich erwischen.« »Unsinn«, tadelte Neil, »warum gerade 99?« »99 war immer meine Unglückszahl. Mein Mädchen brannte mir im Jahre 1899 durch. Meine 99. Filiale brannte ab und ich hatte keine Feuerversicherung für sie abgeschlossen. Mein Vermögen betrug 99 Millionen. »Was hat das mit Unglück zu tun?« fragte Evelyn. »Ich konnte machen, was ich wollte. Nie wurden es 100. Außerdem ist es bei meiner Figur leicht, ins Zentrum zu treffen.« Am nächsten Morgen fanden sie Pyecraft am Gartentor. Tot. Eine Kugel hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Als David sich über ihn beugte, wurde ihm die Mütze vom Kopf geschossen. Sie rannten ins Haus und verrammelten die Türen. Ihr Kummer war unvorstellbar, denn alle hatten Pyecraft sehr geliebt. Evelyn war schier untröstlich und selbst der mannhafte Robert vergoss bittere Tränen. »Dass so ein anständiger Kerl wie Pyecraft ausgerechnet von solchen Schweinehunden umgebracht wird«, schluchzte er. »Bei Gott, das werden Sie teuer bezahlen. Freunde, Genossen, hebt die rechte Hand. Ich möchte, dass ihr einen Eid leistet. Sprecht mir nach. Ich schwöre und gelobe, Pyecrafts Tod zu rächen, auch wenn ich selbst dadurch den Tod finden sollte.« Die Jungs schworen, und die Mädchen bestanden darauf, den Eid ebenfalls zu leisten. Sie wurden durch das Läuten des Telefons unterbrochen. Es klingelte nur leise, da die feuchten Batterien schwach waren. Neil hob den Hörer ab. »Hier spricht 99. Wir haben euch gezeigt, was wir können. 65 war früher Scharfschütze, aber den Old Fettwanst habe ich persönlich umgelegt. Wollt ihr jetzt vernünftig sein? Wir bieten euch eine faire Sache an. Wir wohnen im Haus und die Kinder bedienen uns. Wir werden sie auch nicht allzu scharf annehmen.« »Noch etwas?« »Wenn ihr nicht mitmacht, legen wir euch alle um.« »Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute«, sagte Neil und hängte ein. Am Telefon war er immer mutig. Er fasste zusammen, was 99 ihm gesagt hatte. Michael, der Kommunist, stellte fest, »die wollen also die alte Ordnung. Eine privilegierte Klasse lässt sich von einem ausgebeuteten Proletariat bedienen, das noch nicht einmal lohnabhängig ist. Zurück zur Sklaverei? Niemals! Lieber tot als Sklave!« »Politik interessiert mich nicht«, sagte Robert. »Ich will Pyecraft rächen. Die sind nur 6 Leute. Wir sind 8.« »9«, korrigierte Neil. »Mit mir seid ihr 9. Ich sprach nur von den Aktiven.« »Nun hört mir mal zu«, begehrte Neil auf. »Bin ich an diesem Kampf beteiligt oder nicht? Wenn ihr mich nicht wollt, kann ich mich ja der anderen Seite anschließen.« »Es geht ganz einfach darum, dass du überflüssig bist«, wetterte Gordon. »Bisher hast du kein einziges Mal bewiesen, dass du gerade ausschießen kannst.« »Wenn es weiter nichts ist, das werden wir gleich haben. Geht von der Wand weg.« Er zog seine Automatik und schrieb mit ihr »Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka« seinen Namen an die Wand. Die Kinder waren sprachlos. »Nun, habe ich bewiesen, dass ich schießen kann?« »Ja«, gab David zu, »das hast du gezeigt. Aber das bedeutet noch nicht, dass du auch Mut hast. Das werdet ihr am Tage der Schlacht sehen.« Das Splittern eines Schlafzimmerfensters setzte der Diskussion ein jähes Ende. »Sie greifen an«, stellte David fest. Seine Miene straffte sich. »Auf eure Posten, Genossen!« Die feindlichen Linien waren weit auseinandergezogen. Ein Scharfschütze hatte sich auf dem Dach der Gemischtwarenhandlung postiert, ein anderer stand auf dem großen Haus an der Kreuzung. 2 nahmen sie vom Hockeyplatz her unter Feuer und einer hatte sich in der alten Schäferkarte verschanzt. Der 6. lag auf der Eisenbahnüberführung, aber das wussten sie nicht, denn er hatte eine Kugel aus Pyecrafts Gewehr im Kopf. »Verschwindet keine Munition«, mahnte Bunny. »Der beste Heckenschütze kann keinen Schaden anrichten, wenn er auf ein solides Steinhaus schießt. Solange wir im Haus bleiben, sind wir in Sicherheit.« »Ja«, sagte Jean, »aber wir haben nichts mehr zu essen. Wenn wir nicht hinausgehen, werden sie uns aushungern. Und da wir ständig beschossen werden, wird kaum jemand hinausgehen können.« Sie hielten Kriegsrat und überprüften die Bestände. 2 Maschinengewehre mit Munitionsgurten, 9 Gewehre und 9 Revolver mit genügend Patronen, 24 Handgranaten. »Angriff ist die beste Verteidigung«, sagte Michael. »Zuerst müssen wir die alte Schäferkarte stürmen. Ich habe den Eindruck, dass sie dort alle übernachten. Es brennt ständig Licht und Schatten huschen an den Fenstern vorbei. Ich habe folgenden Plan. Gegen Mitternacht schleichen wir uns an und schmeißen eine Handgranate gegen die Tür. Das wird diese Verbrecher in ihre Einzelteile zerlegen. Und dann? Fragte Neil. Dann stürmen wir hinein. So, aber was tun unsere Gegner? Werden sie friedlich schlummern oder werden sie pfiffig genug sein, Posten an die Fenster zu stellen, die durch die Explosion genug Büchsenlicht haben, um uns alle niederzuknallen? Diesmal hat Neil recht, gab Robert zu. Wir müssen die Fenster und die Tür gleichzeitig bombardieren. Gegen Mitternacht krochen sie zur Karte und warfen die Handgranaten. Tür und Fenster zersplitterten, dann lagen sie da und warteten ab, ob jemand überlebt hatte. Plötzlich hörten sie hämisches Gelächter aus der Gemischtwarenhandlung. »Wir haben das falsche Haus bombardiert«, heulte David wütend. »Und alle Handgranaten verschwendet«, fügte Gordon hinzu. »In China wäre Michael wegen Unfähigkeit erschossen worden«, meinte er anzüglich. »Meine CIA hat mich im Stich gelassen«, sagte Michael. »Gordon, CIA?« »Michael, meine charakteristisch intelligente Art.« »Und woher sollte ich wissen, dass das Licht und die Schatten eine Attrappe waren?« »Wenn ich so darüber nachdenke«, meinte Evelyn, »fällt mir ein, dass sich die Schatten ständig im Kreis bewegten. Jemand muss sie bewegt haben.« »Ich glaube, ich hab's«, sagte David. »Kommt, wir sehen nach.« »Ja, genau wie ich's mir gedacht habe. Seht ihr, wie die Schatten zustande gekommen sind? Da ist ein Grammophon und auf dem Plattenteller ist ein Männchen aus Lehm. Jedes Mal, wenn das Männchen an der Kerze vorbeikommt, wirft es einen Schatten gegen das Fenster.« »Gescheit.« »Das habe ich mal in einem Gangsterfilm gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere«, Neil blickte David durchdringend an, »hat David den Streifen auch gesehen.« David wurde sehr rot und sagte, er habe den Film nicht gesehen, da er an dem fraglichen Abend erkältet gewesen und nicht ins Kino gegangen sei. »Klar!« Die nächsten 3 Tage vergingen, ohne dass sie etwas zu essen hatten. Jean hatte versucht, eine tote Ratte zu bergen, die vor der Tür lag, aber eine Kugel trieb sie zurück ins Haus. »Wir müssen sie von hinten fertig machen«, fand Robert. »Sei nicht vulgär«, das war Neil. »Wir müssen getrennt marschieren«, fuhr Gordon fort, ohne die Unterbrechung zu beachten. »Ich und Bunny und Michael schleichen nachts zur Landstraße und von dort im Bogen bis zum Bahnhof. Dann haben wir die Kerle in der Zange.« So geschah es. Sie erreichten sicher den Bahnhof und stiegen aufs Dach. 23, der auf dem Dach der Gemischtwarenhandlung lag und die Schule im Auge behielt, kehrte ihnen den Rücken zu. Bunny schoss und 23 fiel tot vom Dach. Darüber regte sich Bunny so auf, dass er den Kopf hob. 99 schoss aus dem Schaufenster der Gemischtwarenhandlung. Bunny überschlug sich und klatschte auf den Bahnsteig. Die anderen kletterten herunter, aber er war tot. Trockenen Auges starrten Gordon und Michael ihren gefallenen Kameraden an. Noch konnten sie nicht glauben, dass sie ihn für immer verloren hatten. Es war unfassbar, dass Bunny auf diese Weise hatte sterben müssen. Dann kamen die Tränen. Sie setzten sich zu Bunny und gaben sich ihrer bitteren Trauer hin. Doch als sie sich wieder erhoben, war es nicht Trauer, was aus ihren Augen sprach. Es war die wilde Entschlossenheit, die Zuchthäusler zu Tode zu hetzen. Vor Einbruch der Dunkelheit konnten sie nicht zur Schule zurück. So kauerten sie, zur Untätigkeit verdammt, zähneknirschend, hinter dem Fahrkartenschalter. Plötzlich erschien ein Gesicht vor dem Oval, auf dem »Hier sprechen« steht. »Zweimal einfach zur Hölle, bitteschön«, sprach 99. 2 Schüsse krachten, und dann war es totenstill in der Bahnhofshalle. 10 Minuten später wurde Neil ans Telefon gerufen. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass jetzt 3 kleine Ratten im Bahnhof liegen.« Und eine große Ratte lügt am Telefon. »Wie Sie wollen. Ich dachte nur, es wäre nett, Sie auf dem Laufenden zu halten.« »Er versucht, unsere Kampfmoral zu untergraben«, sagte David. »Wenn Sie nur endlich zurückkämen.« Stunden vergingen. Sie wurden immer besorgter. Robert hielt es nicht mehr aus. Er machte einen Aufklärungsgang und blieb lange weg. Als er endlich wiederkam, starrte er wortlos auf den Teppich. »Nun«, fragte Neil, »hast du sie gefunden?« Robert nickte langsam. »Geht es Ihnen gut?« Robert antwortete nicht. »Du verheimlichst uns etwas«, schrie Betty und klammerte sich an seinen Arm. »Was ist geschehen?« »Sie sind alle tot.« »Was?« »Mausetot.« 99 hatte nicht gelogen. »Michael auch?« fragte David. »Alle.« »Schrecklich. Er schuldete mir 10 Murmeln und ein Kaugummi.« »Habe ich alles mitgebracht.« Und Robert bezahlte die Schuld des toten Freundes. David allerdings machte ihm Vorhaltungen, weil er das Kaugummi auf dem Rückweg benutzt hatte. Ihre Lage war jetzt äußerst kritisch. 3 ihrer besten Kämpfer waren tot und sie hatten keine Ahnung, wie viele von den Sträflingen noch lebten. »Eigentlich ist es dumm von Ihnen, uns umzubringen«, meinte Betty, »wo Sie uns doch versklaven wollten. Dann müssten Sie selbst arbeiten.« 99 rief wieder an. »Wenn ihr euch jetzt ergebt, sind wir großzügig. Wir sichern euch tariflich den 8-Stunden-Tag zu, aber ihr müsst die Waffen strecken und unseren Befehlen Folge leisten.« Robert, der ans Telefon gegangen war, zögerte einen Augenblick. »Vielen Dank, sehr human. Aber wir verstehen eure Sprache nicht.« »Hä?« »Mit feigen Ratten wie euch unterhalten wir uns nur in der Sprache des Bleis.« Robert schmiss den Hörer auf die Gabel. Am Nachmittag verbrachte Robert längere Zeit im Badezimmer. »Was machst du da?« fragte Jean. Robert blickte von dem Laken auf, das er gerade wusch. »Ich mache eine weiße Fahne.« »Willst du dich ergeben?« »Nein, ich werde verhandeln.« Er hisste die weißliche Fahne und 99 rief an. »Was ist los? Gebt ihr auf?« »Nein«, sagte Robert, »wir wollen mit euch reden.« »Das kannst du auch am Telefon.« »Nein, wir wollen mit euch allen reden.« Auf diese Weise wollte Robert herausfinden, wie viele feindliche Kämpfer noch lebten. Am anderen Ende der Leitung entstand eine Pause. »Und dann schießt ihr auf uns.« »Wir sind Ehrenmänner«, log Robert würdevoll. Wieder eine Pause. »Gut, wir kommen«, sagte 99. Sie erschienen und bauten sich bei der Tür auf. Robert ergriff das Wort. »Wir weigern uns, eure Sklaven zu sein. Geht fort und lebt woanders. Ihr habt 3 der tapfersten Jungs umgebracht, die es je gab, und einen der liebenswertesten Männer. Aber wir wollen keine Rache, wir wollen Frieden.« Die Ganoven zischelten miteinander und dann sagte 99, sie würden sich zurückziehen, um zu beratschlagen. »Mir soll es recht sein«, meinte Robert und setzte sich auf die Schwelle, um ihre Entscheidung abzuwarten. »Komm ins Haus«, rief Evelyn angstvoll, »draußen bist du nicht sicher.« Robert zeigte auf die weißliche Fahne. »Dieser Schutz genügt mir.« »Ein Schuss«, Robert fiel vornüber aufs Gesicht und lag sehr, sehr still im spitzen Kies. Ein hochrotes Rinnsal kroch langsam über den Pfad. Neil und David feuerten und 2 Männer bissen ins Gras. Aber 99, der Mörder, und 65, der Einbrecher, entkamen über die Mauer. »Ich fürchte, die Fahne war nicht weiß genug«, seufzte David. »Es war eins von Michaels Laken, und Robert muss wahnsinnig gewesen sein, dass er versuchte, es weiß zu kriegen. Armer Robert. Aber er hat es sich selbst zuzuschreiben.« Inzwischen verhungerten sie buchstäblich. Ein Spatz ließ einen Regenwurm auf den Rasen fallen und die Mädchen stürzten hinaus wie die Wilden, um ihn zu bekommen. »Diese Idioten«, schrie David, »sie machen sich zu Zielscheiben.« 3 Schüsse knallten und die Mädchen sanken weich und still ins Gras. »Die haben es sich auch selbst zuzuschreiben«, war alles, was David dazu einfiel. Neil sah ihn an. »David, jetzt sind wir nur noch 2. Wir 2 gegen 2 Zuchthäusler. Warum gehen wir nicht hinaus und schaffen die Sache aus der Welt? Das ist besser, als hier zu verhungern.« »Ich bin dabei.« David faltete eine Flüstertüte und richtete das Wort an 99 und 65. »Hallo, ihr Ratten! Wir treffen uns in 5 Minuten bei der Garage. Nur Revolver sind zugelassen.« »Nur zu«, rief 99. Sie trafen sich. Sie standen einander in einer Entfernung von 10 Metern gegenüber. »Wir werden uns paarweise schießen«, verkündete David ruhig. »Zuerst ich und 65.« Neil und 99 traten zur Seite. Knabe und Einbrecher standen regungslos. »Ich sage los«, sagte Neil und sagte »los«. David wurde durch eine verstohlene Bewegung abgelenkt, die 99 mit seinem Arm vollführte, aber er zog trotzdem schneller als 65, sodass beide Kugeln gleichzeitig ihr Ziel fanden. David bekam seine Kugel ins Herz, 65 in den Kopf. »Jetzt«, sagte Neil. Jeder der beiden Männer beobachtete die Hände seines Gegenübers. Plötzlich schnellte die rechte Hand von 99 zum Gürtel, aber er war eine Tausendstelsekunde langsamer als Neil, und Neils Kugel traf ihn genau zwischen die Augen. Neil betrachtete die drei Leichen, verhielt kurz, durchsuchte Davids Hosentaschen und zog einen kleinen Schraubenzieher und sein, Neils, Taschenmesser hervor. Er schritt langsam und zufrieden seufzend zur Schule zurück. »Der allerletzte Mensch auf Erden«, stellte er mit wohligem Behagen fest, begab sich in die Speisekammer und schenkte sich einen Cognac mit 3 Sternen ein. Dann ging er hinaus und lachte über Chads Beinhaltung. Ende. »So eine Gemeinheit! Uns sterben zu lassen und allein weiterzuleben.« Ja. »Dabei war es noch nicht mal eine gute Geschichte. Immer hast du gedroht, du würdest dich dafür rächen, dass ich das weiße Rössel angezündet habe. Das hast du aber nie getan.« »Wenn du den Umstand, dass du im Kampf gegen einen Regenwurm gefallen bist, nicht als subtile Rache ansiehst, so mache ich mir ernsthaft Sorgen um dein Auffassungsvermögen.« »Das Ganze war doch blöd. Allein schon die Sache mit der Zinnmine, völlig an den Haaren herbeigezogen. Du hättest die Zuchthäusler nicht hineinbringen sollen. Ich mochte sie gar nicht.« »Aber ihr müsst zugeben, dass die Geschichte trotz allen Fehlern einen großen Vorzug hatte. Der Held triumphierte über alle Gefahren, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er heute noch.« »Wovon? Von Regenwürmern?« »Also, dass ich erschossen wurde, hat mir nichts ausgemacht. Aber doch nicht auf diese Weise, mal ehrlich, Neil. Glaubst du wirklich, ich würde mich einfach vor die Tür setzen und solchen Zuchthäuslern vertrauen? Ohne auch nur einen von ihnen mit ins Grab zu nehmen? Nein, stellenweise war die Geschichte richtig, aber der Schluss war lausig.« »Neil macht immer Fehler. Woher zum Beispiel wussten wir, dass die Deutschen in Frankreich von Wölfen aufgefressen wurden?« »Ne?« »Nun ja, ich hatte nicht genug Zeit, euch alles zu erzählen. Ich dachte, ihr hättet instinktiv erfasst, dass wir eine Flaschenpost gefunden haben.« »Nichts leichter, als eine Flaschenpost aus den französischen Wäldern zu schicken.« »Sie haben sie natürlich in einen Fluss geworfen.« »Und sie landete natürlich nirgendwo anders als an der Küste vor Summerhill.« »Heimweh. In alter Zeit war hier ein berüchtigter Schlupfwinkel für Whisky-Schmuggler. Jede Flasche, die einigermaßen etwas auf sich hält, würde...« »Wäre es nicht schön, wenn jemand, der etwas davon versteht, eine Geschichte über den allerletzten Menschen schriebe?« »Ja, aber echt. Was hast du gemacht, als wir alle tot waren?« »Nach eurem Tode fand ich endlich Zeit, mich auf meine wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren.« »Deine was?« »Biologische Studien. Ich entdeckte, wie man im Laboratorium neue Menschen züchtet.« »Sicher. Und wie waren sie?« »Nur Körper. Kein Gehirn. Der Vorwolkenmensch versagte, weil er denken konnte. Weil er Intelligenz besaß, stellte er Waffen her und machte sich die Tiere untertan. Weil seine Intelligenz aber zu schwach war, machte er weiter Waffen und unterjochte damit andere Menschen. Meine neuen Menschen waren unbefangen, sie handelten instinktiv. Sie schämten sich nicht ihrer Nacktheit, sie brachten keine Religion, keine Gesetze und keine Moral hervor, sie kannten keine Waffen und keine Kriege, es gab weder Arme noch Reiche, sie wurden nie krank, sie starben nur an Altersschwäche.« »Dies alles würde doch wohl höchstens auf Kühe oder Schafe zutreffen.« »Richtig. Anders ausgedrückt, ich schuf einen Menschen, der dem Tier ebenbürtig war.« »Warte mal, wolltest du uns mit deiner Geschichte etwas beibringen?« »Du meinst, es war eine Geschichte mit Moral?« »Ja, Die Geschichte hat eine Moral. Was für eine denn? Welche? Wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie. Und was heißt das? Dass es nicht mehr als recht und billig ist, wenn der Typ, der die ganze Arbeit mit der Geschichte hatte, als einziger überlebt. Im wirklichen Leben ist es mir nicht möglich, all die kleinen Quälgeister umzupusten, die mir den ganzen Tag folgen und mich fragen, wie viel Uhr es ist, ob ich Korks irgendwo gesehen habe oder ob ich ihnen zwei Pence leihen kann. Aber in meiner Geschichte kann ich Rache planen und ausführen. Der Wunschtraum jedes Idioten, der eine freie Schule leitet, muss es sein, der allerletzte Mensch auf Erden zu sein. Dann wollen wir lieber aufbrechen, Freunde. Wenn Neil psychologisch wird, ist Flucht die beste Verteidigung. Komm mit! Ja, wohin? Zum Hockeyplatz. Wir wollen herausfinden, wer am schnellsten zieht. Okay. Ja, los! In der nächsten Woche schrie immer jemand Flossen hoch, wenn ich um irgendeine Ecke bog, und auf der nächsten Vollversammlung saß Robert mit zwei hölzernen Revolvern im Gürtel herum. Als die Sprache darauf kam, dass Gerd sich vor dem Kino nicht in der Schlange angestellt hatte, erhob sich Robert und lieferte folgenden Diskussionsbeitrag. »Fatz mal die dicke Sprecheschwester, ihr Pfannen versucht einen doch ständig zu leimen, und wenn ein Macker euch dann vermacht, kommt ihr ihm auf die Wässrige. Habt ihr einen Sprung oder wie sehe ich das?« Ich will noch berichten, was aus den Kindern geworden ist. Der arme Gordon ertrank, 4 Jahre nachdem diese Geschichte erzählt wurde. Bonnie ist Geschichtsprofessor, David ist Mathematikprofessor, Michael ist Physikdozent. Robert hat ein Motel aufgemacht, Betty, Jean und Evelyn sind verheiratet und haben Kinder, Evelyn ist eine sehr moderne Malerin. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nicht im geringsten aggressiv sind und niemals Antisemiten, Rassisten oder Faschisten werden könnten. Ich glaube, dass keiner von Ihnen jemals einem Führer folgen würde, sei er ein Hitler oder ein Billy Graham. Jedes Kind will Wunder und große Leistungen. Billy wird nichts dagegen haben, wenn ich ihn in einer Geschichte Muhammad Ali K.O. schlagen lasse. Er wird höchstens dagegen protestieren, dass ihm der K.O. erst in der 10. Runde gelang und nicht in der 1. So ist diese Geschichte voller Wunder.